Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn auf und schrien: Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See: Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander: Wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? So kamen sie in das Gebiet der Gerasener am gegenüberliegenden Ufer des Sees. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Er hauste dort in den Grabhöhlen und niemand war mehr in der Lage, ihn zu bändigen, nicht einmal mit Ketten. Man hatte ihn zwar schon oft an Händen und Füßen gefesselt, doch jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Keiner wurde mehr Herr über ihn. Tag und Nacht war er ununterbrochen in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein. Kaum hatte dieser Mann Jesus von Weitem erblickt, kam er herbeigerannt, warf sich vor ihm auf die Knie. Er schrie mit lauter Stimme: Was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht! Denn Jesus war ihm sofort mit den Worten entgegengetreten: Verlass diesen Menschen, du böser Geist! Nun fragt ihn Jesus: Wie heißt du? Ich heiße Legion, antwortete er, denn wir sind viele. Und er flehte Jesus an, sie nicht aus jener Gegend vorzuschicken. Nicht weit von dort weidete am Berghang eine große Herde Schweine. Lass uns doch in die Schweine fahren, baten die Dämonen. Jesus erlaubte es ihnen, und die bösen Geister verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Da stürzte sich die ganze Herde, etwa 2000 Tiere, den Abhang hinunter in den See und ertrank. Die Schweinehirten liefen davon und berichteten alles in der Stadt und in den Dörfern. Die Leute machten sich auf den Weg, um mit den eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Besessenen bei ihm. Der Mann, in dem die Legion Dämonen gewesen war, saß jetzt da, bekleidet und bei klarem Verstand. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Nachdem sie von den Augenzeugen erfahren hatten, was mit den Besessenen und mit den Schweinen geschehen war, drängten sie Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Als er ins Boot stieg, bat ihn der besessen gewesen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Geh nach Hause zu deinen Angehörigen, sagte er, und berichte ihnen, was der Herr für dich getan hat und sich über dich erbarmt hat. Da ging der Mann fort und begann im Zehnstädtegebiet zu verkünden, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten. Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Puß. Ich bin der Leiter von Nordstern. Und ich weiß nicht, wer heute schon in der Stadt war. Ohne es wirklich geplant zu haben, passt ja unser Thema heute, der wilde Jesus, so ein bisschen zu einem Tag heute. Ich selber komme aus der Nähe von Köln. Und da wird wirklich Karneval gefeiert. Und hier, naja, also als Kölner lächelt man so ein bisschen darüber, wie hier Karneval passiert. Aber immerhin, es ist irgendwie die wilde Jahreszeit. Ich weiß nicht, was sagt man in Frankfurt? Alarv? Nee, das sagt man nicht. Hello wahrscheinlich. Und irgendwie ist das alles ein bisschen wild. Also ich habe heute Morgen, als ich vom Flughafen kam, schon einige Leute in relativ wilden Kostümen und auch schon mit relativ wildem Benehmen in der Stadt wahrgenommen. Und irgendwie ist das so ein bisschen die wilde Jahreszeit, zumindest wenn man in manche Städte geht. Hier in Frankfurt wird das irgendwie auch immer mehr. Und das ist was Lustiges und ein wildes Treiben. Ich weiß nicht, ob wild eines der Adjektive gewesen wäre, die du persönlich Jesus zugeschrieben hättest. Wenn du mal so aufgeschrieben hättest, was sind so die Dinge, mit denen ich diese Person, die ja doch irgendwie in der Geschichte eine wichtige Rolle gespielt hat, relativ bekannt ist, wenn du aufgeschrieben hättest, das sind die Adjektive, mit denen ich ihn beschreiben würde. Ich weiß nicht, ob du wild mit da reingeschrieben hättest. Wir haben den wilden Jesus den heutigen Tag oder den heutigen Teil dieser Reihe genannt. Wir sind in einer Reihe und haben mal angefangen, ganz am Anfang seines Lebens, es ging auch schon um seine Geburt, um seine Taufe, um die ersten Sachen, die er so gemacht hat. Und wir sind quasi mittendrin in der Geschichte von Jesus, die im Neuen Testament in 4 Evangelien erzählt wird. Und heute habe ich das Thema genannt, der wilde Jesus. Und vielleicht habt ihr schon so ein bisschen was davon mitgekriegt, als ihr den Text hier gelesen habt, was ich damit meine, mit dem wilden Jesus. Die Die 12 Jünger, die Jesus sich ja ausgesucht hatte, das waren so seine engsten Jungs, mit denen er die ganze Zeit unterwegs war, die waren schon die waren ja auch ganz neu dabei. Das muss man sich so vorstellen. Die kannten das ja auch jetzt alles noch nicht ganz lange. Jesus hatte sie gerade vielleicht ein paar Wochen oder Monate vorher so gesagt, ihr kommt jetzt mal mit mir. Ich ziehe hier durch das ganze Land und predige und heile Leute. Und ihr kommt mal mit mir. Ich möchte euch mit reinnehmen in das, was ich da vorhabe. Und die waren mit ihm unterwegs und die lernten irgendwie auch nach und nach ihn erst wirklich richtig kennen. Also die waren irgendwie ihm gefolgt, also hatten mehr oder weniger alles stehen und liegen lassen und waren jetzt mit ihm unterwegs, diese 12. Und Jesus heilte Menschen wohl, so ist es berichtet zumindest, und hat dann auch Predigten gehalten und es waren ganz viele Leute da und alles Mögliche haben sie so miterlebt. Und sie haben immer mehr rausgekriegt, wer eigentlich dieser Jesus ist und haben auch dabei immer mehr gelernt, oder für sich selber vielleicht auch herausgefunden, was eigentlich Glauben bedeutet. Was ist das, was bedeutet Glaube? Ich glaube, da hat jeder Mensch so eine ganz unterschiedliche Antwort drauf. Eigentlich heute, zumindest ist das, was ich so mitkriege, sind ja wir alle Menschen sehr an Spiritualität insgesamt sehr interessiert. Alles mögliche Lieder werden geschrieben über Glaubensthemen. Ich weiß noch so, in der Generation meiner Eltern oder Großeltern, da war das nicht so normal, dass Spiritualität so ein Thema war. Aber heute merke ich, ist das wieder ganz da so. Also was ist das? Und Glaube ist ja eines dieser, Glaube ist eigentlich ein anderes Wort für Spiritualität, an was ich glaube. Aber was ist das genau, Glaube? Auch wenn wir das jetzt mal von der christlichen Perspektive betrachten. Was bedeutet das, zu glauben? Ich glaube, genau das war es auch, was Jesus diesen 12 Jungs beibringen wollte, die da mit ihm unterwegs waren. Und genau das ist das, worüber auch diese Story hier geht. Was ist eigentlich Glaube? Und es ist eigentlich ganz egal, wo ich oder du so stehen. Ich finde es immer wieder interessant, mir da Gedanken drüber zu machen. Was bedeutet das, dass ich glaube an etwas oder an jemanden? Und ich finde es ganz spannend, mal hier in diesen Text reinzugucken unter der Überschrift Der wilde Jesus. Nochmal ganz kurz in diese Geschichte hier rein, um die es mir heute geht. Es sind ja eigentlich zwei Geschichten. Ich stelle mir das so vor. Die 12 Jünger waren da mit ihm unterwegs und dann hatte Jesus eine Predigt gehalten und dann sind sie ja losgefahren mit diesem Schiff auf diesen See hinaus. Es war ein relativ großer See, den gibt es bis heute im Israel, im Norden, der See Genezareth. Und die meisten oder einige zumindest der Leute, der Jungs, die Jesus da so dabei hatte, waren selbst Fischer gewesen. Also die hatten Ahnung von Bootfahren. Die sind nicht das erste Mal irgendwie da so rumgepaddelt, sondern das waren Profi-Segler, könnte man sagen, Profi-Seeleute. Auch wenn sie nicht auf dem Meer gefahren sind, aber es ist ein relativ großer See, der zum Teil schon auch so die Dynamiken des Meeres hat und also auch schon jetzt so richtig gefährlich werden kann. Es gibt dort in diesem Gebirge, dieser See hat auf der einen Seite ein ganz hohes Gebirge und es gibt da tatsächlich bis heute immer wieder diese Fallwinde, die aus relativ hohen Luftschichten irgendwie kalte Luft runterströmt und dann sich fast wie so plötzlich so eine Art Sturm entwickelt, der diesen ganzen See da in aufbrausen und in einen richtigen Orkan oder irgendwie sowas versetzen kann, wo dann also so ein Schiff relativ in Seenot geraten kann. Ich stelle mir vor, das Ding, was die da so also hatten, war jetzt nicht so die Größe der Titanic, sondern eher kleiner. War wahrscheinlich irgendwie so ein kleines Holzboot, wo 2-3 Leute, na, ein bisschen mehr müssen schon reingepasst haben. Sie waren ja immerhin mindestens zu 13 und waren vielleicht ganz gut besetzt mit 13 Leuten in diesem Boot und auf einmal kam also dieser Riesensturm und die gerieten so richtig in Seenot. Und Jesus muss wohl geschlafen haben und sie haben ihn dann irgendwie geweckt. Jesus, hey Junge, haben ihn da angesprochen und gesagt, hier, merkst du überhaupt nicht, was hier los ist? Merkst du nicht, dass wir alle sterben? Und dann ist es eine ziemlich abgefahrene Situation. Jesus muss aufgewacht sein, aufgestanden sein, hat sie angeguckt und hat dann zu diesem Sturm gesprochen. Und es ist ganz interessant, wie er das hier macht. Ne? Er sagt dann, schweig, sei still. Und da legte sich der Wind. Also er ruft ja jetzt nicht irgendeinen höheren Gott an und sagt, im Namen von so und so, sei still, sondern Er sagt einfach so, als wenn er mit einem kleinen Kind, was gerade ungehorsam, was sich zornig aufregt, ne, so ganz beiläufig sagt er, okay, Ruhe jetzt. Und es war sofort Stille. Also das, was hier mit, und es wurde sofort still, das legte sich, kann man auch noch besser übersetzen mit, und es war sofort still. Das heißt, es hat sich nicht so, also jeder, der mal irgendwo auf dem See unterwegs war, der weiß, wenn der Wind sich legt, dann geht das erst noch so ein bisschen weiter mit den Wellen und dann irgendwann wird es ein bisschen weniger und so. Nein, das war hier nicht der Fall. Sondern es war so und es war auf einmal wie, als hätte jemand mit einer Hand über den See gestrichen und sie konnten die Sterne im See sehen. Es war spiegelglatt, es war Stille, es war fast Totenstille. Mit einem Mal. Okay. Ja, das steht dann da. Und jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Also vorher hatten sie Angst. Und jetzt irgendwie erst recht. Ich kann mir vorstellen, dass die sich so hinten im Boot unterhalten haben, sich gedacht haben, hei, hei, hei, hei, hei. Auf wen haben wir uns denn da bitte eingelassen? Und dann ging es weiter. Ja, noch tropfend nass kommen sie dann ans andere Ufer, noch geschockt von diesem Erlebnis. Und es geht sofort weiter. Es kommt dieser Typ angerannt, ich würde ihn mal als Monster bezeichnen, dieser Kerl, der da weit bekannt war, dieser Typ. Jeder kannte den, weil er war ein Mensch, der sehr böse war. Hier wird er auch beschrieben als jemand, der böse war, weil er einen noch übernatürlichen bösen Ursprungs hatte. Also ein Besessener, ein Kerl, der wie ein aufgeladenes Monster war. Und keiner konnte den bändigen. Und der hat sich selbst, das war also so richtig jemand, dem sollte man nicht zu nahe kommen. Und der kommt angelaufen und schmeißt sich vor Jesus. Und es ist ganz interessant, wenn ihr euch das angucken wollt, wie das auch so richtig von dem Schreiber hier, dem Markus, aufgebaut wird. Eigentlich Vers 3 bis 6 ist so richtig so eine literarische Beschreibung auch dieser Macht dieses Typen, dieses Ungeheuers. Und dann wird alles Mögliche beschrieben, wie er nicht zu bändigen war und wie man ihn versucht hat zu fesseln. Und er hat sich losgerissen und er lebt in den Grabhöhlen, hat sich mit Steinen geschlagen. Also so ein richtiger, das war nicht nur einer, den so manche Leute nicht so richtig mochten, sondern das war echt ein böse Macht eigentlich so in dieser Gegend. Und er kommt angerannt, schmeißt sich vor Jesus nieder, fleht ihn an. Und man merkt, da spricht mehr als nur dieser Mann. Und dann, ziemliche freaky Geschichte, Jesus treibt dann diese Dämonen aus, die fahren in die Schweine schmeißen sich ins Wasser und sterben alle. Und die ganzen Jünger denken sich wahrscheinlich genau das Gleiche, was ihr euch gerade denkt. Alter Vater, was geht denn hier? Da komme ich gar nicht mehr drauf klar. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Genauso ging es dann auch diesen Hirten, die sind dann also in das Dorf gerannt und haben die alle alarmiert und dann sind die ganzen Dorfbewohner gekommen und haben sich das angeguckt und haben auch als Reaktion genau das gleiche gemacht, was die Jünger vorher auch hatten. Da bekamen Vers 15 am Ende, da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Sie hatten vorher schon immer Angst gehabt vor diesem Typen, vor diesem Monster. Aber jetzt hatten sie irgendwie noch eine viel tiefere Furcht. Nämlich vor dem Typen, der die Macht, eine offensichtlich noch viel größere Macht hatte als Sturm und als das Monster. Und dann haben sie so gesagt, also Jesus, ne, ist ja schön, dass du dem Typen geholfen hast, aber besser gehst du weg von hier. Es ist schon ziemlich abgefahren, wie Jesus hier dargestellt wird. Und ich weiß nicht, ob das so das Normale ist, wie Menschen Jesus beschreiben würden. Und ich würde ihn hier als einen wilden Jesus beschreiben. Und zwar als Jesus, der mehr ist als nur ein Mensch, der ganz viele nette Dinge gesagt hat, die auch recht vorbildlich sind. Oder der vielleicht auch ein paar Menschen auch übernatürlich geholfen hat. Hier tritt ein Teil von Jesus nach außen oder wird ein Teil von Jesus sichtbar, das wirklich irgendwie unberechenbar ist. Ich glaube, die Jünger, die haben sich auf Jesus eingelassen und haben dann gemerkt, er sagt viele tolle Sachen und vieles von dem, was er macht, das hilft mir total. Aber in diesem Moment hier haben sie, glaube ich, gemerkt, oh wow, das ist eine Nummer zu groß für mich und irgendwie kriege ich das nicht kontrolliert. Dieser Jesus, der eine, der ist irgendwie mächtiger als alles andere, was mir Angst macht. Und das macht mir irgendwie Angst. Und er ist irgendwie unabhängig, irgendwie unberechenbarer. Er ist nicht zahm. Ich weiß nicht, ob ihr die unter dem Bild, was die Sonka vorhin schon erwähnt hat, dieses kleine Zitat gelesen habt. Es stammt aus einem Kinderbuch, einem Buch aus den Geschichten von Narnia. Und in der Geschichte von Narnia, die von C.S. Lewis geschrieben wurde, einem Autor, der diese Person Jesus in diesen Geschichten, die ja mittlerweile auch verfilmt sind, als einen Löwen darstellt. Also das ist der Aslan in Narnia hat seinen Hintergrund in der Figur Jesu und er stellt ihn in einem Löwen dar. Und es gibt am Ende von dem ersten Buch von Narnia gibt es so ein Gespräch, wo zwei Leute, nämlich die Lucy und der Tumnus, miteinander reden und über diesen Aslan, und über Jesus könnte man sagen. Und dann fragt Tumnus fragt die Lucy, ist er zahm? Und dann ist eben dieses Zitat, nein, er ist wild, das wisst ihr doch. Er ist kein zahmer Löwe. Und das ist genau das, glaube ich, was die hier erlebt haben, diese Jünger. Er ist wie ein wilder Löwe. Dieser Jesus war eben nicht nur ein netter, toller, interessanter, intelligenter, vielleicht ein bisschen übermenschlicher Mensch, sondern er war Gott selbst. Er war mächtiger als alle Stürme und Monster. Und das kann einem Angst machen. Das könnte uns Angst machen, wenn es wirklich so wäre. Nämlich, wenn sich diese Macht gegen uns wenden würde. Und da, glaube ich, das haben die Jünger in dem Moment gespürt, dass er eben nicht zahm ist, sondern irgendwie wild. Was hat das Ganze mit Glauben zu tun? Es ist sehr spannend, was Jesus mitten in diesem Ganzen zu ihnen sagt. Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf einen ganz bestimmten Vers lenken, was Jesus hier mitten in diesem Sturm sagt. Kurz bevor er den Sturm dann stillt, sagt er in Vers 40, habt ihr immer noch keinen Glauben? Also, sie wecken ihn auf und sagen, hier, Jesus, was ist denn los? Und er sagt, habt ihr immer noch keinen Glauben? Was hat das eigentlich mit Glauben zu tun, diese ganze Geschichte? Dieses Wort Glauben kann man auch übersetzen mit dem Wort Vertrauen. Wir haben im Deutschen so ein bisschen das Problem, dass wir diese beiden Wörter so ein bisschen auseinanderdenken. Glauben hat für uns mehr sowas mit unserem Kopf zu tun, dass wir quasi glauben, dass Bayern München heute Abend gewinnt. Oder dass wir glauben, dass der Appleboy, den wir hier trinken, der beste in der Welt ist. Oder wir glauben, also wir halten Dinge für wahr, das wollen wir damit sagen. Wir sagen, wenn ich glaube etwas, dann sagt das, ich finde, das ist richtig. Aber das hat nichts mit Vertrauen zu tun. Aber die Idee, die hier drin steckt, ist vielmehr mit dem Gedanken, Vertrauen zu tun. Was Jesus hier anspricht, ist nicht, ihr glaubt nicht an mich, im Sinne, ihr haltet mich nicht für wahr, sondern ihr vertraut mir nicht. Oder vertraut ihr mir überhaupt? Und ich glaube, das hat viel mit dem zu tun, worüber ich anfangs die Frage gestellt habe, was ist eigentlich Glauben? Und das ist das, glaube ich, was Jesus den Jüngern hier tatsächlich beibringen wollte. Diese beiden Geschichten hat Jesus ganz absichtlich mit den Jüngern erlebt. Das ist nicht einfach nur so passiert. Ich meine, müsst ihr euch vorstellen, Jesus war ja auch schon mal auf dem Boot gefahren und er schlief mitten in diesem Sturm. Das ist ja schon Absicht. Also normalerweise wäre er ja bei seinen Jungs gewesen, hätte mitgeschöpft. Aber er will hier ganz bewusst eine Situation erzeugen, wo die Jünger nicht mehr weiter wissen. Und zwar einmal mit den Naturgewalten und einmal auch mit den menschlichen Gewalten, mit dem Sturm und mit dem Monster. Und er will ganz bewusst sie an ihre Grenzen führen, wo sie nicht mehr weiter wissen und ihnen dann zeigen, dass er Herr darüber ist, dass er da die Macht hat, weil er Gott ist. Und er will sie sogar so weit führen, dass sie in so einen Moment kommen, wo sie denken, eieiei, oh wow, also dieser Jesus, puh, das ist schon krass, das ist nicht einfach nur so ein normaler Kerl, der irgendwie eine besondere Technik hat, wie man aus dem Sturm wieder rausfährt, sondern der macht so und der ganze Sturm hört auf. Das kann auch ungemütlich werden. Und das ist genau das, was C.S. Lewis auch in diesem Zitat ausdrückt. Nein, er ist eben der Jesus, der vor 2000 Jahren geboren und dann gelebt hat und gestorben ist. Er ist nicht einfach nur ein Mensch, sondern er ist Gott gewesen. Und das ist auch ein Gott, der diese Seite hat, die irgendwie unbändig ist, die irgendwie nicht zahm ist, die unberechenbar ist. Aber was wäre das alles, wenn eben, also es wäre schrecklich, und das ist auch das, was die Jünger ja in dem Moment spüren, da steht ja, sie bekamen es mit der Angst zu tun, bei beiden Situationen. Es wäre schlimm, wenn diese Macht sich gegen uns wenden würde. Es gibt sogar manche Bibelstellen, die das zum Ausdruck bringen. Paulus drückt es einmal so aus, etwas später in einem der Briefe an die Gemeinde sagt er, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu geraten. Es stimmt. Dieser Gott hätte die Macht, eigentlich das ganze Weltall wie eine Rosine zu zerquetschen. Oder mein Leben oder so etwas. Und das haben die Jünger und die Leute, die da um ihn herum waren, in dem Moment gespürt. Aber wie kam es dann dazu, dass diese Jünger ihm doch vertraut haben, doch an ihn geglaubt haben und bis heute Millionen von Menschen an ihn geglaubt haben? Ich glaube, es liegt daran, dass dieser Jesus diese Macht, die er hat, nicht gegen Menschen einsetzt, sondern für sie. Und sogar mehr, dass er diese Macht sogar aufgegeben hat. Dass er diese Möglichkeit des übernatürlichen Wirkens, diese Kraft, die den Sturm besiegt und die Monster stillt, oder umgekehrt, den Sturm stillt, die Monster besiegt, nicht gegen uns wendet, sondern für uns. Ich glaube, das hat zweierlei Anwendung für mich. Das erste ist, es gibt auch in meinem Leben, und ich glaube in unser aller Leben, Stürme und Monster. Es gibt in unser aller Leben Dinge, die von außen auf uns einströmen, Dinge, was auch immer, es gibt Situationen, in denen wir Naturgewalten ausgesetzt sind, in denen Einflüsse auf uns einströmen, auf die wir keinen Einfluss haben. Und es gibt Menschen, die für uns zu Monstern werden können in unserem Leben, die uns das Leben richtig schwer machen können. Und wenn wir in diesen Situationen alleine wären, also wenn die Jünger alleine auf dem See gewesen wären oder alleine diesem Typen ausgeliefert wären, dann hätten sie keine Chance. Aber wir sind eben nicht alleine, sondern wir haben diesen Gott an unserer Seite, der Herr über alle Stürme und Monster ist. Also ich glaube, oder ich bin überzeugt, dass Leben im Glauben bedeutet, einem Gott zu vertrauen, dass egal in welche Situation ich komme, er da ist und er alle Stürme und Monster in unserem Leben besiegen kann. Das heißt nicht, dass er uns nicht in solche Situationen führt. Das heißt es gar nicht. Das heißt es manchmal sogar besonders. Also Jesus hat ja die Jünger hier auch besonders in diese Situation geführt, damit sie das erleben. Aber es heißt, dass wir in diesem Situationen vertrauen können. Dass wir jemanden haben, auf den wir vertrauen können. Und zweitens heißt es für mich, dass er nicht nur Stürme und Monster besiegen kann, sondern dass Jesus für mich in den eigentlich ultimativen Sturm gegangen ist. Jesus ist einige Zeit später für uns Menschen eigentlich für den größten Feind, für den größten Sturm, für das größte Monster, vor dem wir eigentlich Angst haben sollten oder, glaube ich, alle Angst haben, dort ist er hineingegangen, nämlich den Tod selbst. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, die uns vielleicht Angst machen, sei es Börsenkrise, sei es persönliche Situationen, was auch immer. Aber ich glaube, jeder Mensch kommt an diese Punkte, wo er dem Tod nahe ist. Ich habe heute Nacht eine abgefahrene Situation erlebt. Ich bin heute Nacht von USA wieder zurück nach Deutschland geflogen. Und hinter mir, auf einmal so nachts um 2:30, das sind so die Momente, wo man sich super drüber freut, weil alle wollen schlafen, auf einmal kollabiert jemand und es ist Verdacht auf Herzattacke. Mitten im Flugzeug, Riesenchaos, ne? Stewardessen schreien da rum und rufen nach Ärzten, der Kapitän geht runter und will notlanden und all dieser ganze Quark. Es hat sich dann am Ende rausgestellt, es war nur ein Kollaps, also einfach nur ein Kreislaufkollaps. Ne? Aber der war schon richtig weiß und hat gezuckt und sowas alles hier so. Mir sitzt hinter mir. Und ich dachte mir so, yay, ich wollte eigentlich schlafen. Und es hat nicht wirklich funktioniert. Aber es war abgefahren zu beobachten, was im ganzen Flugzeug passiert. Oder zumindest so da bei den Leuten drumherum. Immer diese Momente, wo wir diesen Situationen nahe sind, wo wir vielleicht sogar dasselbe erleben oder wo wir es bei anderen direkt neben uns erleben, dass da irgendwie wir unser Leben doch manchmal echt am seidenen Faden hängt und es so vorbei sein könnte, machen uns Angst, weil dieser Tod etwas ist, was wir nicht beherrschen, etwas, was wir nicht überwinden können, etwas, was wir, dem wir nicht ausweichen können. Aber Jesus selbst hat selbst diesen Sturm besiegt, indem er in ihn selbst hineingefahren ist. Jesus Christus ist für uns den Tod gestorben, den wir eigentlich verdient hätten. Der Tod ist etwas, was entstanden ist dadurch, dass Menschen sich ganz am Anfang mal gegen Gott entschieden haben und lieber alleine leben wollten. Und damit ist sozusagen das Leben irgendwie von ihnen gewichen und sie wurden sterblich. Kann man nachlesen auf den ersten paar Seiten in der Bibel. Und in diesen Tod ist Jesus selbst hineingegangen. Und ich glaube, das, was Jesus ihnen hier mitten in diesem Sturm gesagt hat, das hat er eigentlich auch ohne Worte vielleicht am Kreuz gesagt. Er hat es hier negativ ausgedrückt, habt ihr immer noch kein Vertrauen? Vielleicht könnte man es besser sagen, dass er am Kreuz gehangen hat und in den eigentlichen Sturm hineingefahren ist und gesagt hat, kannst du mir vertrauen? Kannst du an mich glauben? Kannst du mir vertrauen, dass ich das hier für dich mache und ich das hier für dich überwinde? Wenn Jesus Christus glaubt, der, so hat mal Paulus gesagt, hat Jesus selbst gesagt, wer nicht glaubt, der wird nicht sterben oder er wird den Tod überwinden. Er wird den Tod, den menschlichen Tod zwar erleiden, aber wird ewig leben. Er wird ein Leben bekommen, was weit über den Tod hinausgeht. Und das ist die Botschaft des christlichen Glaubens und des wilden Jesus. Wäre Jesus nicht der Jesus, der die Stürme besiegen kann, der die Monster bezwingen kann und der sogar den Tod besiegen kann, weil er nämlich auferstanden ist und dorthin durchgefahren ist, dann wäre er es nicht wert, dass wir glauben oder dass wir vertrauen. Dann wäre er ein netter Kerl, den wir in dem Sinne als Deutsche an ihn glauben. Also wir halten ihn irgendwie für wahr. Aber er wäre nicht der, dem wir vertrauen könnten, dass er unser Leben rettet oder dass er uns überall hilft, sogar dann ganz am Ende. Aber er ist es. Und ich glaube, ich bin überzeugt, dass es lohnt, ihm zu vertrauen. Und das bedeutet christlicher Glaube. Der große deutsche Reformator Martin Luther es gibt ein ganz bekanntes Lied von ihm, was er gedichtet hat, eine feste Burg ist unser Gott. Und darin drückt er dieses Vertrauen auf diesen Gott aus. Ich lese euch 2,5 Strophen daraus vor. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth. Und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Das sind für mich Worte, die dieses Vertrauen, diesen Glauben ausdrücken. Die ausdrücken, es gibt in dieser Welt Monster und Stürme. Und es gibt das Monster, was am Ende irgendwie auf uns alle wartet, den Tod. Aber mit ihm, im Vertrauen auf ihn, können wir das überwinden. Und diese Einladung oder diese Möglichkeit, an diesen Jesus zu glauben, die gibt es für jeden. Und ganz egal, ob du das schon ganz lange glaubst oder vielleicht überhaupt noch gar nicht und überhaupt darüber nachdenkst, Nordstern möchte eine Kirche sein, die dich inspiriert, die dich einlädt, diesen Glauben kennenzulernen. Das ist wahrscheinlich, egal wo du stehst, immer wieder ein gar nicht so einfacher Schritt, das zu sagen. Ich glaube, für die Jünger war das auch nicht einfach, jedes Mal dann zu sagen, okay, wir vertrauen dir. Die haben auch Angst gehabt, ihm die Hand, im Prinzip bildlich die Hand zu reichen und zu sagen, okay, wir vertrauen dir. Die haben auch in gewissem Sinne erstmal Furcht gehabt. Aber ich glaube, Jesus hat ihnen das in diesen Jahren, in denen er mit ihnen zusammen war, immer mehr beigebracht. Und sie haben am Ende gelernt, ihm zu vertrauen. Nicht, weil sie das geschafft haben, sondern weil er es ihnen geschenkt hat, weil er alles für sie getan hat und weil er am Kreuz gesagt hat, komm, vertrau mir. Ich würde gern beten. Jesus, ich danke dir, dass du der wilde Jesus bist, wie Aslan, wie C.S. Lewis dich als Löwen dargestellt hat. Du bist, zumindest sagt die Bibel das, du bist der mächtige Gott, der Herr über alle Stürme, Monster und Schwierigkeiten und selbst über den Tod ist. Und wir dürfen dir Vertrauen lernen. Oder besser gesagt, ich bitte dich, dass du uns lehrst, dir zu vertrauen. In was auch immer für Herausforderungen wir jetzt gerade in dieser Woche stehen oder überhaupt in unserem Leben. Dass wir lernen, dir zu vertrauen, dass du alles in deiner Hand hältst, auch uns. Bitte lehre uns Glauben. In Jesu Namen. Amen.